In einem sind sich die EU-Außenminister in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen in der Türkei einig. Gut, dass der Putsch niedergeschlagen wurde. Weniger gut, wie Ankara die anschließende Aufarbeitung angegangen ist. Selbstverständlich werden wir beurteilen müssen, wie die Türkei mit den Verantwortlichen und vermeintlich Verantwortlichen umgeht und anmahnen, dass rechtsstaatliche Grundsätze zu beachten sind. Das sieht auch der slowakische Amtskollege von Bundesaußenminister Steinmeier, Lajcak, so. Allerdings gehört er zu denjenigen, die öffentlich Selbstkritik übten, dass von Seiten der Europäer die Unterstützung für die Türkei nach dem versuchten Militärputsch hätte deutlicher ausfallen können. Als ich letzte Woche in Ankara war, konnte ich spüren, wie sehr die Türkei enttäuscht über die vorsichtige Reaktion der Europäer ist. Es ist jedenfalls nicht normal, dass wir nach dem Putsch nicht etwa näher zusammengerückt, sondern voneinander enttäuscht sind. Uneins sind sich die EU-Minister bei der Frage, was daraus folgt. Auch wenn Österreich mit seiner Haltung eher alleine ist, dass das Vorgehen Ankaras gegen die Verantwortlichen oder vermeintlichen Verantwortlichen für den Putschversuch fast zwingend zur Aussetzung der Verhandlungen über einen EU-Beitritt führen muss, wenn nicht sogar zu einem vollständigen Abbruch. Das ist die Haltung, die der österreichische Außenminister Kurz in Bratislava vertritt. Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt. Das muss am Ende des Tages nicht der Beitritt sein, wenn es nach mir geht. Ich sehe die Türkei nicht als Mitglied der Europäischen Union. Jedenfalls werde er, Kurz, sich auf alle Fälle gegen die Eröffnung weiterer Verhandlungskapitel stellen, die einstimmig beschlossen werden müsste. Am Morgen kommt der türkische Europaminister Celik zur Außenministerrunde hinzu. Die Frage der Visafreiheit der türkischen Bürger in der EU wird eines der Themen sein, die diskutiert werden. Da scheint die Situation festgefahren, denn die EU besteht dafür auf der Bedingung, dass die türkischen Antiterrorgesetze an europäische Standards angepasst werden müssen, wozu Ankara mit Verweis auf die augenblicklich sicherheitspolitisch angespannte Lage im Land nicht bereit ist. Der slowakische Außenminister sieht trotzdem eine Einigungsmöglichkeit. Wenn es den politischen Willen auf beiden Seiten gibt, den sehe ich durchaus bei der Türkei. Alle EU-Außenminister betonten heute erneut, dass die EU und die Türkei einander brauchen. Und da geht es nicht nur um die Flüchtlingsfrage, sondern auch um den Kampf gegen die IS-Terrormilizen in Syrien. Die Türkei hat in den letzten Tagen eine militärisch aktivere Rolle in Syrien übernommen. Wir alle müssen ein Interesse daran haben, dass das keine dauerhafte militärische Auseinandersetzung auf syrischem Boden gibt. So ist die Türkei zugleich einerseits ein wichtiger Akteur bei der Befriedung Syriens und ein möglicher Störfaktor, sollte sie ihre eigene Agenda im Kampf gegen die Kurden in Syrien verfolgen. Weiteres Thema bei den Gesprächen der EU-Außenminister, der Stand bei der Umsetzung der Verabredungen von Minsk und zur Befriedung der Ostukraine. Tenor, trotz kleinerer Lichtblicke, unbefriedigend. Zu den Lichtblicken gehört der 48-stündige Waffenstillstand, der zum Schulbeginn von den Konfliktparteien in der Ostukraine vereinbart wurde, der weitestgehend zu halten scheint. Und trotzdem. Wir sind unzufrieden mit der Geschwindigkeit der Umsetzung. Wir stecken immer noch fest bei dem Bemühen, ein politisches Paket auf den Weg zu bringen. Nur wenn es echte Fortschritte bei der Umsetzung von Minsk gibt, das ist und bleibt Walter Steinmeiers Credo, könne über schrittweise Erleichterungen bei den Sanktionen gegen Russland nachgedacht werden. Nächster Anlass, der Oktober-EU-Gipfel. Ohne substanzielles Vorankommen dürfte eine große Mehrheit unter den EU-Ländern es so sehen wie der britische Außenminister Johnson. Wir müssen den Druck auf Russland aufrechterhalten. Ohne Fortschritte auf der Basis von Minsk darf der Druck nicht abnehmen.